Deutschlandfunk Kultur Tonart. Neil Young, einer der ganz Großen im Geschäft seit vielen Jahrzehnten. Und der hat sich nie geschert, was andere tun und lassen oder von ihm halten. Der macht sein Ding und zieht es durch. Vor ein paar Jahren gab es Schlagzeilen, weil er hat einen eigenen Audioplayer entwickelt, den er Pono nannte und der High-Resolution-Audio-Files abspielen kann. Und das sollte halt besser klingen als alle anderen, die so am Markt sind. Wirklich durchgesetzt hat sich das Ding allerdings nicht. Nun bringt er dazu noch eine App für Smartphones und Tablets heraus. Arndt Peltner hat sich mit einem Toningenieur und langjährigem Neil Young-Fan die Neil Young Archives App einmal genauer angesehen. Welcome to everyone at NYA. We want everyone to be welcome because we got some good news for you. NYA has an app. Kurz vor Weihnachten war es endlich soweit. Neil Young ging nach einer jahrelangen Entwicklungszeit mit seiner eigenen App an den Start. Für ihn kam damit endlich alles zusammen. Der direkte Kontakt zu seinen Fans und die Einbindung seines selbstentwickelten Audioplayers Pono, mit dem Neil Young für eine bessere Sound- und Hörqualität kämpft. Die App der Neil Young Archives ist mehr als nur der Versuch eines Musikers, seine Fans bei der Stange zu halten. Young habe ein Ziel mit dem, was er da macht, glaubt Derek Hirsch, langjähriger Fan und selbst Toningenieur. This is what Neil's trying to do. He's trying to educate people that there's a difference. Neil versucht, die Leute weiterzubilden, darin, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer hohen Auflösung und MP3. Aber die Leute interessiert das nicht, denn viele nehmen Musik wie eine Art Audiotapete wahr. Ich finde, es ist eine großartige App. Es passt zu seiner Vision, die er seit Jahren verfolgt, die Leute das hören zu lassen, was er hört. Down here at the bottom, they have this Chickenhead Knob oder Virtual Knob. Hier unten in der App gibt es einen Knopf, mit dem man die verschiedenen Abspielmöglichkeiten wählen kann, also 320 Kilobyte pro Sekunde, dann CD-Qualität und High Resolution. Es ist cool, dass er einen so die Lieder streamen lässt und einem die Wahl gibt. Ich höre hier zu Hause über WLAN und kann so die höchste Auflösung der Songs hören. Das Problem mit der App sei, so der 52-jährige Toningenieur und Musiker, dass man Neil Youngs umfangreiches Musikarchiv meist über billige Kopfhörer hört. Und dennoch, Hirsch ist begeistert von dieser App, denn sie ist ein Projekt im Wandel. Ich glaube, es ist für Leute, die Neil Young lieben, denn da ist zum Beispiel ein etwas klobiges Album von Minor Birds. Das war Neil Youngs Band in Kanada, da spielte er mit Rick James am Bass. Man hat also auch Zugriff auf solche alten Aufnahmen. They'll be able to have access to those old files. Neil Young betonte bei der Vorstellung der App, dass es ein Lebenswerk in Arbeit sei. 50 plus Alben sind bereits verfügbar, weitere werden folgen. Dazu kommen unzählige von Konzertmitschnitten, eigene Zeitungsartikel und Infos und ein spezieller Kartenvorverkauf für Neil Young Archives Nutzer. Und Neil Young mischt selbst mit, will sich hier direkt mit seinen Fans austauschen. Now, how NYA helps you to get to shows. That's very important. We give you pre-sale tickets. Diese App ist sicherlich kein Vorbild für die meisten Künstler. Lediglich für Bands wie Pearl Jam, die unter anderem auch ihre Konzerte mitschneiden und als offizielle Bootlegs ihren Fans anbieten, um so eine bessere Soundqualität zu garantieren, könnte solch ein integrierter Audioplayer interessant sein. Neil Young ist also mit seiner App auf einer Mission. Er will seine Musik klar und deutlich und nicht komprimiert präsentieren. Und eben unabhängig von den großen Playern wie Apple, Spotify oder Amazon. Man sollte denken, dass eine Firma wie Apple so ein Projekt gestartet hätte, aber es musste sich ein alter Hippie wie ich an die Arbeit machen. That's the way it goes. Hoch aufgelöst, die Musik von Neil Young auf seiner App, die NYA, die Neil Young Archives. Und das haben wir uns mal erklären lassen von Arndt Peltner und einem Toningenieur, den er in Oakland getroffen hat.